grüßen möchte. Okay, ich wünsche dir alles Gute. Tschüss, Michael. Alles klar, okay. Tschüss. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich habe euch gestern belogen. Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe gestern gesagt, das Fernsehen ist auch ganz pünktlich heute. Obwohl ich es wissen hätte müssen. Es war schon klar, dass wir uns heute etwas verspäten wegen des Spielfilms. Also, ich bitte um Entschuldigung. Hoffe, dass ihr alle da seid und hoffe, dass wir eine gute, eine interessante Stunde oder knappe Stunde jetzt miteinander hier sprechen können, verleben können. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Der oder die nächste Anruferin, wir hatten gerade schon einen Anrufer hier im Radio, heißt, ja, ich weiß nicht, ob Mann oder Frau, Mädchen oder Junge, Mevete, 15 Jahre alt. Mevete, ein Mädel. Ja. Eine Frau. Hallo. Hallo. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ach, das macht gar nichts. Das kriegen wir schon hin, wir beide. Hörst du mich denn? Ich höre dich sehr gut, ja. Weil es hier ziemlich leise ist. Was ist denn dein Thema? Mein Thema ist, ich werde von meinem Onkel sexuell missbraucht. Mhm. Seit wann? Seit dem 5. Lebensjahr. Ich bin schwer krank. Ich werde Weihnachten nicht mehr überleben. Was hast du für eine Krankheit, Mevete? Knochenkrebs. Seit wann weißt du das? Seit 5. Lebensjahr. Ich hatte mir nur das Bein gebrochen gehabt und bin ins Krankenhaus gekommen. Und da haben sie es festgestellt. Du hast den Krebs schon seit 10 Jahren? Ja. Mhm. Ist, Beine sind mir weggenommen worden schon und die Krankheit ist wieder ausgebrochen und man kann nichts machen mit Chemotherapie und Bestrahlung. Also du bist beinamputiert. Beide Beine sind, ja, hast du nicht mehr. Nein. Mhm. Und seit der Zeit missbraucht mein Onkel mich auch. Wo lebst du denn überhaupt? Bei meiner Mutter. Ja, und dein Vater? Ich habe keinen Vater, der ist vor einem Jahr gestorben. Und wieso kommt dein Onkel so nah an dich heran? Lebt er auch mit in dem Haus oder in der Wohnung? Er kümmert sich um meine Mutter, um mich. Aber all die Jahre war dein Vater ja auch noch da. Das wusste mein Vater nie. Also während dein Vater lebte, kam der Onkel auch sehr oft zu euch und, ja, hat sich um euch gekümmert und euch besucht. Ja. Ja. Und dann hat mein Onkel das immer so gemacht, dass er mich dann abgeholt hat und so. Und wo hat er dich hingeholt? Dann sagte er, wir machen einen Ausflug in Zoo oder was. Und dann sind wir meist zu ihm nach Hause gefahren. Und was ist dann da passiert? Da hat er mich natürlich aufs Bett getragen und hat dann mich missbraucht. Ich hatte Angst, über ihn anzurufen. Ich konnte nicht. Aber ich habe ja so oder so nichts mehr zu verlieren. Ja. Das ging all die Jahre. Ja. Und meine Mutter kann ich das nicht erzählen, weil sie jetzt auch weiß, dass ich nicht, dass ich Weihnachten nicht mehr erleben werde. Und ich habe sonst niemanden, ich habe keine Freunde. So. Ich bin jetzt bei Bekannten, aber... Jetzt im Moment? Ja, ich bin nicht zu Hause, weil ich nicht möchte, dass meine Mutter das mitkriegt, dass ich anrufe. Ich weiß natürlich nicht, ob mein Onkel zuhört. Kam denn nicht schon mal bei dir in all dem Ekel und in all der Wut in den letzten Jahren die Idee, vielleicht es deinem Papa zu sagen, als der noch gelebt hat? Ich hatte Angst. Vor wem hattest du Angst? Ich hatte vor meinem Onkel Angst, weil ich kann mich nicht mehr wehren. Hat er dich auch bedroht, dein Onkel? Er hat mich bedroht. Was genau hat er denn zu dir gesagt? Er hat gesagt, wenn ich das irgendjemandem erzählen würde, dann wird er mich totschlagen. Egal, ob ich ein Krüppel bin, sagt er. Und das passiert heute auch noch? Ja. In der Regel einmal in der Woche? Momentan ist es wie... Es ist so, dass mein Onkel arbeitslos ist und meine Mutter arbeitet und er holt mich dann jeden Tag ab. Im Moment passiert es jeden Tag? Jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag. Daher, damit ich nicht schreie, dann hält er meinen Mund zu. Also es kommt wirklich zum Geschlechtsverkehr. Also ja. Er vergewaltigt dich. Ja. Mhm. Und wenn ich mich wehre, dann knallt er mir eine. Mhm. Was empfindest du diesem Mann gegenüber? Hass. Aber wem soll ich das erzählen? Mir würde doch eh keiner glauben. Ich glaube dir das. Ich glaube dir das. Vor allem, ich kann mich eh nicht mehr wehren. Ich bin geschwächt durch die Chemotherapien, die Strahlung und Medikamente. Wer hat denn zu dir gesagt, dass du Weihnachten nicht mehr erleben wirst? Der Arzt hat mir das gesagt. Hast du im Moment starke Schmerzen? Ich kriege momentan Morphium. Mhm. Damit ich es ertragen kann, aber die Spritzen helfen auch nicht mehr viel. Mhm. Aber ist es dennoch möglich, dass du außerhalb eurer Wohnung auch mal sein kannst, so wie heute Nacht jetzt? Ja. Mhm. Und trotzdem, mein Onkel weiß ja, wo ich bin. Mhm. Sag mir bitte nochmal, was genau du denkst, was in deiner Mutter vorgehen würde, wenn du ihr das erzählen würdest. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass das würde sie auch nicht schaffen. Die schafft das ja nicht mal, dass mein Vater tot ist. Und wenn jetzt das alleine schon, dass sie weiß, dass ich nicht mehr lange zu leben habe. Mhm. Und jetzt das auch noch. Ich glaube, das schafft sie nicht. Du meinst, dass dieser Kummer deine Mutter auch zusätzlich dann zerbrechen würde? Ja. Mhm. Mhm. Das schafft sie nicht. Das ist alles zu viel für sie. Mhm. Hast du Geschwister noch? Nein. Mhm. Habe ich nicht. Jetzt muss ja jeder Tag beginnen bei dir mit der großen Angst, er kommt gleich wieder. Ja, sicher. Ich schlafe nachts schon gar nicht mehr, weil ich Angst habe. Mhm. Wann holt er dich in der Regel ab? Morgens. Mhm. Und wann bringt er dich dann sofort zurück, wenn er es getan hat? Nein, meine Mutter arbeitet ja den ganzen Tag. Du bist den ganzen Tag dann bei ihm? Ja. Also er vergewaltigt dich und dann bist du den ganzen Tag noch bei ihm? Ja. Es hat im Krankenhaus damals angefangen. Da war ich 5 Jahre und mein Vater war dann auch noch da und im Krankenhaus. Und dann haben die sich beide um mich gekümmert. Und das tat wohl mein Onkel so leid, dass sie mir meine Beine abnehmen mussten und so. Und er hatte ja selber niemanden. Ja, und er dachte, jetzt wäre die beste Gelegenheit. Was ist das für ein Scheusal? Ja, ist aber so. Mir wird ja, was passiert denn dann den ganzen Tag über? Was machst du denn dann bei dem Mann, bei dem Onkel? Was macht er mit dir, nachdem er dich vergewaltigt hat? Was passiert den Tag über? Die meiste Zeit liege ich dann im Bett. Weil ich kann ja selber nicht aufstehen. Er lässt mich einfach so dann liegen. Hat dein Onkel noch eine Frau oder eine Nein, Frau? Nein, er ist alleine. Mhm. Und immer wieder Angst, dass er dann gleich wieder reinkommt. Mhm. Wie kam es jetzt zu der Entscheidung, dass du dir überlegt hast, ich rufe heute Abend mal da bei dem Domian an? Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich hatte schon ein paar Mal so überlegt anzurufen, mhm. aber ich habe es mich nicht getraut. Mhm. Ich finde es sehr, sehr gut, dass du angerufen hast. Ich finde es genau richtig, dass du es gemacht hast. Es ist auch so, ich kenne die Sendung ja auch noch nicht sehr lange. Ja. Was hätte ich denn tun sollen? Soll mit wem soll ich denn sonst reden? Meine Mutter, dann möchte ich das nicht sagen. Mhm. Wobei ich davon überzeugt bin, Evete, dass alles, deine Mutter, sicher alles geben würde dafür, dass die letzte Zeit, die du zum Leben hast, eine schöne Zeit für dich ist. Und ich bin ganz sicher, dass sie es dir niemals verübeln würde, wenn du es sagst. Und ich bin ganz sicher, dass sie dieses auch aushalten würde. Das weiß ich nicht. Also das glaube ich aber ja, weil sie möchte, dass es ihrem Kind, ihrem Mädchen so gut wie nur irgend möglich geht. Und im Moment geht es dir verdammt, du bist schon so gestraft mit deiner Krankheit und hast ein so großes Leid zu ertragen, das kann dir offensichtlich wohl niemand mehr nehmen, wenn die Ärzte alles unternommen haben. Aber dieses Leid, das kann man dir nehmen und das muss man dir auch wegnehmen. Ja, aber was soll ich denn tun? Ich traue mich das ja nicht mal meiner Mutter zu sagen, weil wenn ich bei mir bin zu Hause, dann sehe ich meine Mutter immer, wenn sie da traurig ist wegen meinem Vater. Was meinst du, Mervete, wie traurig die Mutter wäre, wenn dieses irgendwann rauskommt, sehr viel später? Dann ist es viel, viel schlimmer für sie, als wenn sie sich sagen kann, ich habe meinem Mädchen noch was Gutes getan, ich habe meinem Mädchen noch geholfen, wenn auch ganz viel Unglück und ganz viel Leid geschehen ist. Aber sie kann das nicht mal wegmachen, was mein Onkel mit mir gemacht hat. Nein, das kann man nicht. Aber sie kann dich retten. Sie kann dich in dieser, ab morgen könnte sie dich retten. Ja, was ist denn, wenn meine Mutter dann nachher sagt, verdammt, warum habe ich denn nicht eher irgendwas gemacht oder was? Mirwete, mach dir mal nicht so viele Gedanken, was deine Mutter vielleicht denken könnte. Ich denke das oder so nur noch daran, weil sie jetzt weiß, wir waren ja heute im Krankenhaus und als sie das sagten, ja, ich hätte nur noch bis Weihnachten, also ich würde Weihnachten wohl nicht mehr erleben, weil die Knochenkrebs ist überall und da kann man nichts mehr dran machen, da würde man nur noch Arme wegnehmen müssen und das ist sein ganz Körper schon, die ganzen Knochen sind zerfressen. Und was hat sie da gesagt, deine Mutter? Ja, die war fertig, die hat geweint. Ne? Natürlich, das ist ja auch ganz normal. Das ist auch, so würde jede Mutter und jeder nahestehende Mensch reagieren. Das ist ganz normal. Ich bin das einzigste Kind. Und die ist das seit früher schon, seit 5 Jahren, seitdem das festgestellt worden ist. Wie ist denn überhaupt die ganzen, all die Jahre und auch jetzt deine Beziehung zu deiner Mutter? Ja, eigentlich ganz gut. Obwohl die Fürsorge, die ist natürlich auch ein bisschen viel, ne? Weil die sonst meiste Zeit immer für mich da gewesen ist und so. Und jetzt hatte sich mein Onkel bereit erklärt, damit meine Mutter wieder arbeiten gehen kann, dass er das dann macht. Was meinst du, wie deine Mutter reagiert, wenn das rauskommt? Wie wird sie über den Onkel reden und denken? Ich weiß es nicht. Hast du auch Sorge, dass deine Mutter dir das nicht glaubt? Ja, Sorge habe ich, weil die verstehen sich eigentlich sehr gut. Aber warum hast du diese Sorge? Weil die sich vor allen Dingen sehr gut verstehen. Denkt meine Mutter, vielleicht würde ich mir das in den letzten Tagen noch ausdenken. Gibt es in dir irgendwie solche Gedanken, dass du auch schuld daran bist, dass es dazu gekommen ist? Ich weiß es nicht, ab und zu denke ich schon, obwohl ich da eigentlich als Fünfjähriger kann man doch eigentlich nicht so schuld sein. Weißt du, Mirwete, ich frage dich das deshalb, weil ich immer wieder von jungen Mädchen oder von jungen Frauen dieses hier in der Sendung zu hören bekomme, dass die sagen, ich bin schuld daran. Und dann sitze ich immer hier und denke, wie wahnsinnig, du oder ihr seid doch nicht schuld daran, wenn so ein Verbrecher so etwas mit euch gemacht hat. Du sagst es ja richtig, mit 5 Jahren, da kannst du dich nicht wehren und du hast auch nicht irgendetwas herbeigeführt. Das hat man auch nicht mit 13 oder mit 14. Nein. Du bist zusammen konfrontiert mit einem Schwerverbrecher. Mit einem Schwerstverbrecher. Dieser Mann begeht ein Unrecht, welches letztendlich über alle Maße hinausgeht. Er hat ein Kind, jetzt auch ein behindertes Kind oder eine junge Frau, eine Jugendliche, über so viele Jahre missbraucht, vergewaltigt. Das ist so schlimm und du bist vollkommen schuldlos. Vollkommen schuldlos daran. Und ich bin auch hundertprozentig sicher, dass deine Mutter alles machen wird und dir beistehen wird und dir auch glauben wird. Ich finde, Mirwete, ich finde, dass du das deiner Mutter sagen solltest und sagen musst, um von diesem Martyrium befreit zu werden. Nur ich traue mich das nicht, ne? Das ist das Problem. Was hast du denn zu verlieren? Du hast doch nur zu gewinnen. Zu gewinnen, dass deine letzten Monate noch einigermaßen erträglich sind. Möchtest du denn bis zu deinem Tod von diesem Schwein so behandelt werden? Nein, will ich nicht. Und deswegen finde ich es auch richtig und ich nehme es auch sehr ernst, dass du dich hier an mich, an einen wildfremden Menschen gewandt hast und das erzählst. Was sollte ich denn sonst machen? Ich habe doch sonst niemanden. Ja, klar. Aber ist für mich auch ein Signal, dass du nicht mehr kannst, dass das Wasser dir bis zum Halse steht. Ja, ist auch so. Weil ich habe ja gar keine Ruhe mehr. Die Schmerzen, die fressen mich auf und ich kann mit dem Schmerzen nicht mehr schlafen. Pass mal auf, Mirwete. Ich sage jetzt nochmal. Ich finde, dass du das deiner Mutter so schnell wie möglich erzählen sollst. Ich finde das. Ich habe da gar keine Bedenken. Es gibt gar keine andere Rettung und Lösung im Moment für dich. Und ich möchte sehr, sehr, sehr gerne, dass du jetzt gleich mit meiner Psychologin, die heißt Elke, ist eine ganz, ganz, ganz nette Frau, dass du mit der auch noch weitersprichst und solange du möchtest, kannst du gleich mit Elke noch reden, wenn wir beide uns jetzt hier verabschiedet haben. Möchtest du das auch? Ja, okay. Ja. Leg du jetzt mal auf und die Elke wird dich sofort zurückrufen, nachdem wir jetzt hier das Gespräch beendet haben. Ja, okay. Und nochmal möchte ich dir Mut machen, es deiner Mutter zu sagen. Kann ich dir nochmal in deiner Sendung irgendwie Wir können gerne nochmal miteinander reden. Sehr gerne. Wenn wir eine Telefonnummer haben, wo wir dich erreichen, das kannst du gleich mit meinen Leuten im Hintergrund noch abklären, wie und wo wir dich erreichen. Ja. Sehr, sehr gerne. Soll ich jetzt auflegen oder soll ich noch mit den... Du legst jetzt erstmal auf und dann wirst du nochmal angewählt von uns und alles weitere wird dann besprochen. Okay. Alles, danke, alles gut. Tschüss, Nina. Tschüss. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, ganz, ganz außergewöhnlich zu dieser Zeit, aber ich finde, nach dem Gespräch machen wir mal eine kleine Atempause und ein paar Takte Musik. Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und jetzt geht es weiter mit Elena und Elena ist 22 Jahre alt. Ja, hallo. Guten Morgen, Elena. Hallo, und zwar mein Thema ist Bestellsucht. Mhm. Also das ist bei mir, ja, wie soll ich sagen, ich bestell alles, was man bestellen kann. Mhm. Wo bestellst du das? Also es war hauptsächlich, dass ich das in Versandhäusern gemacht habe jetzt. Neckermann, Quelle, was es halt so gibt. Und wenn das dann halt nicht mehr funktioniert hat, jetzt gibt es halt auch diesen Sender QVC und so, da kann man das auch bestellen. Und ja, was heißt... Elena, ich muss noch mal eben unterbrechen. Ich muss mich noch mal ein bisschen sortieren. Das war gerade so ein Hammergespräch. Ja. Und ich glaube, dass ganz vielen Leuten es ähnlich geht, dass einem die Gedanken noch nachhängen, was ist das für ein unendlich armes Kind. Ja, doch. Welches da wie in einem Gefängnis sitzt und so geschändet wird. Entschuldige, ich war jetzt gerade nicht so ganz konzentriert bei dir. Das war jetzt trotz Musikpause noch so präsent im Kopf. Ja, das war jetzt auch ein schwerer Übergang. Ja, von dem Gespräch auf so eigentlich was ziemlich doof. Und wir versuchen auch auf jeden Fall an der Geschichte jetzt dran zu bleiben. Und wenn es irgendwie geht, auch Milvete zu helfen und werden euch, die Zuschauer und die Zuhörer, natürlich auch informieren. Jetzt aber wirklich zu dir, Elena, mit der Bestellsucht. Beschreib doch mal all die Sachen, die du bestellst. Das waren hauptsächlich Textilien und halt so Elektrogeräte, Walkmans, Kugelschreiber habe ich sogar bestellt. Ich habe alles bestellt. Mhm. In welchem Wert bisher? Das war, also die meisten Kataloge, das war, dass die halt Bestelllimits hatten. Mhm. Das war, früher war es 1500 Mark, mittlerweile ist es bei den meisten Katalogen auf 800 Mark runtergegangen. Mhm. Und dann habe ich das halt ausgemacht, also 1500, soweit es ging, habe ich bestellt. Kannst du eine Gesamtzahl, ich bitte nochmal meine Uhr einzuschalten, kannst du die Gesamtzahl beziffern? Die Gesamtzahl? Der Gesamtschaden quasi, der das entstanden ist. Das so 15.000 Mark. 15.000 Mark. Das war damals vor Gericht, war das 15.000 Mark, wo ich die Gerichtsverhandlung hatte. Es ist also vor Gericht gekommen? Das hat zwei Jahre gedauert und dann ist es hinterher rausgekommen. Mhm. Wie ist das dann rausgekommen? Eine Nachbarin muss das wohl den Polizisten gesteckt haben. Mhm. Und irgendwann standen sie halt mit einem Durchsuchungsbefehl bei mir vor der Tür und dann, ich meine, ich war noch minderjährig zu dem Zeitpunkt. Mhm. Wie alt warst du da? Damals war ich 17. 17 Jahre. Ja. Mhm. Und ich habe das mit einer Freundin zusammen gemacht, die sitzt auch gerade hier und so. Aber das Schlimme ist ja irgendwie, ich meine, okay, ich sehe es mittlerweile ein, dass es falsch ist. Wir machen uns zwar immer noch. Du bist jetzt 22 Jahre alt und du machst es immer noch? Ich mache es immer noch. Und das ist mittlerweile so weit, dass es nicht nur mit dem Bestellen ist, das ist auch so, wir gehen zur Telekom, melden Telefon an, rufen kräftig die 0190er-Nummern an, das Telefon wird abgesperrt, weil wir es nicht bezahlen und zwei Wochen später sind wir da und machen es wieder auf falschen Namen. Das ist ja eine richtig kriminelle Energie. Ja, also ich habe meine Strafe dafür schon gehabt. Und wie hoch war die Strafe? Das war noch damals Jugendstrafe, da hatte ich dann 250 Arbeitsstunden und vier Wochen Jugendarrest. Mhm. Und das kann dich nicht davon abhalten? Ich meine, jetzt würde dir eine höhere Strafe drohen, wenn das rauskommt. Ja, das ist mir schon klar, aber ich meine, doch, bei mir ist es mittlerweile so, dass ich sage, ich versuche aufzuhören. Es ist eine Sucht bei dir. Das ist eine Sucht, ja. Mhm. Das finden viele Leute lächerlich irgendwie. Die sehen das nicht als Sucht an, aber es ist eine Sucht. Du hast das gerade mit der Telekom als Beispiel genannt. Was denn noch? Was machst du oder was macht ihr noch? Eigentlich alles, was man machen kann auf falschen Namen. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, also wir sitzen echt manchmal tagelang hier und blättern die Kataloge durch und denken uns Namen und Geburtsdaten aus und bestellen es dann. Oder verändern unsere Nachnamen ein bisschen und so. Geben falsche Geburtsdaten an, hauptsächlich kommen die Pakete. Mhm. Die kommen dann aber immer an eure Adresse unter falschem Namen. Ja. Mhm. Dass das überhaupt so geht, wundert mich. Das geht, doch, das geht. Mhm. Machst du denn dann auch was mit diesen Materialien oder liegen die nur rum oder schmeißt du sie gar weg? Nee, die behalte ich. Ich trage sie teilweise. Das sind auch Sachen, die du dann verwertest? Ja, teilweise, nicht alles. Manchmal sind auch Sachen bei, die ich im Leben nicht anziehen würde, aber ich bestell's halt. Mhm. Wie hoch ist so der höchste Preis gewesen, was ihr jetzt in der letzten Zeit bestellt habt? Das höchste war jetzt eine Stereoanlage. Und die kam dann auch ins Haus? Die kam ins Haus. Im Werte von? 1400 Mark. Kannst du beziffern, wie viel du jetzt, nachdem du bestraft worden bist, schon wieder eingekauft hast? Und weiß ich nicht, das ist eine Menge, weil ich mache das mit einer Freundin zusammen und wir bestellen eigentlich dann, das ist eine Menge, also weil das ist ja, es gibt so viele Sachen, so Prospekte, so Yves Rocher und alles. Was ich aber nicht so richtig verstehe, ist, ihr bestellt das unter falschem Namen, aber unter deiner Adresse. Ja. Das heißt, da muss da dann irgendwann mal bei euch jemand auf der Matte stehen. Wie geht das dann? Das ist, also meine Freundin in dem Haus, wo die wohnt, da wohnt unten nur ihre Tante und oben wohnt sie. Mhm. Und das fällt absolut nicht auf, wenn wir halt die Namensschilder austauschen. Und der Briefträger, ich weiß auch nicht, der peilt das irgendwie nicht ganz. Moment, ihr hängt dann das Namensschild dran, wenn ihr ein Paket erwartet? Ja, und wenn das Paket heißt, machen wir es wieder ab. Das ist ja abgefahren. Das ist wirklich völlig kriminell, was ihr da macht. Das ist nicht nur kriminell, das ist krank, finde ich schon. Nun gut, ihr schraubt dann die Schilder wieder ab. Stand denn in der letzten Zeit nicht die Polizei mehr bei euch in dem Haus? Nee, bis jetzt noch nicht. Nee, das Einzige, was halt war, dass der Gerichtsvollzieher kam, aber das war halt die Bestellung, wo wir den Nachnamen halt nur leicht verändert haben und einen Buchstaben rangehangen haben oder so. Mhm. Und dass das dann halt rausgekommen ist, dass es unsere Nachnamen waren und dadurch ist dann der Gerichtsvollzieher gekommen. Mhm. Wie oft bestellt ihr pro Woche? Pro Woche? Zwei, dreimal. Zwei, dreimal? Ja. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich bin Altenpflegerin. Altenpflegerin? Ja. Dir ist ja natürlich ganz klar, dass du unter Umständen deine gesamte berufliche Zukunft gefährdest mit diesen Angelegenheiten. Wenn du irgendwann im Knast sitzt, was durchaus passieren könnte. Ja, ich weiß. Ich verstehe nicht, wenn man dann sagen kann, ich weiß. Ja, das ist es ja. Nein, das ist krankhaft. Also ich weiß, dass es falsch ist, was ich mache. Aber warum tust du denn nichts dagegen? Hast du es ja schon mal versucht? Ja, klar, ich bin in Behandlung gewesen. Wie, du bist deshalb in Behandlung gewesen? Ja, ich bin zum Psychiater gegangen. Ich habe ihm das halt erzählt. Ich dachte, vielleicht kann er mir helfen. Mhm. Aber der konnte mir halt auch nicht weiterhelfen. Wie oft warst du denn bei dem? Einmal in der Woche bin ich da hingegangen. Und wie lange? Das waren 2 Monate oder so. Mhm. Weil das habe ich dann auf Wunsch meiner Mutter gemacht, weil die weiß das, die kriegt das alles mit. Wer weiß es denn, außer deiner Freundin und deiner Mutter noch? Meine Schwestern alle. Also meine ganze Familie weiß das. Mhm. Deswegen ist auch immer ziemlich Stress bei uns in der Familie. Weil die das nicht verstehen können. Ich meine, ich habe ja also, mein Geld. Also manchmal denke ich ja, Psychologie hin, Psychologie her, mhm. die beste Methode, dich wieder zur Raison zu bringen, wäre wahrscheinlich mal ein Jahr Knast. Dann würdest du es wahrscheinlich nicht mehr machen. Ja, ich glaube auch, das wird abschrecken, doch. Ne? Weil keine großen psychologischen Debatten hinter Gitter. 1,5 Jahre, 2 Jahre hinter Gitter. Ja, bestellst du nie wieder was? Nein, das sage ich auch selber, das habe ich auch meiner Freundin heute noch gesagt. Das Beste wäre für uns beide, wenn das rauskommen würde und wir echt dafür mal ein Jahr abgehen würden, weil daraus würden wir es dann lernen und danach würde ich es nie wieder tun. Mhm. Wieso zeigt ihr euch nicht selbst an? Ja, ist auch wieder so eine Sache, das weiß ich nicht. Sie hat 2 Kinder, meine Freundin. Bitte? Meine Freundin hat 2 Kinder, mit der ich das zusammen mache. Mhm. Und wenn die sich anzeigt, dann ist das wieder die Sache mit den Kindern. Und wenn ich mich alleine anzeige, dann ziehe ich sie ja gleichzeitig mit rein. Mhm. Weil das ist ja ihre Adresse, wo die Sachen hinkommen. Also es ist schon eine sehr heftige Geschichte. Da erzählt mir jemand von sehr kriminellen Energien und kriminellen Taten und gibt selbst zu, dass die beste Therapie der Knast wäre. Ja. Mhm. Das hat auch meine Mutter mir schon gesagt, dass das Beste für mich wäre. Mhm. Sollen wir dich anzeigen? Nein. Oh, nee. Die Mutter selbst sagt das? Ja. Mhm. Elena, ich kann nur wünschen, dass bald die Polizei bei dir auf der Matte steht. Ja. Ne? Mhm. Klar. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe da auch kein Verständnis für. Nee, das ist klar. Ne, ist klar. Und ich möchte auch nicht auf der Psychoebene kommen. Mhm. Von wegen Sucht und so. Dass du baust richtig Scheiße und dafür musst du bestraft werden. Basta. Ich weiß. Ja, klar. Sicher. Also, du hast meinen Wunsch gerade gehört. Ich hoffe, er geht in Erfüllung. Mhm. Tschüss. Okay, tschüss. Jetzt ist Mirja dran und Mirja ist 33. Mirja? Ja, hallo Domi. Ja, Mirja. Ich bin Mira. Mirja? Ich heiße Mira. Bitte um Entschuldigung. Ich rufe aus Erfurt. Ja, und Mira, bitte. Schalte deinen Fernseher ganz leise und das Radio. Alles klar, warte mal. Das machen die Leute nicht, das sagen wir denen immer. Die kapieren das. Ich habe ein bisschen lauter gemacht, weil ich wollte das aufnehmen, was wir heute sprechen. Mhm. Okay, Domian, deine Sendung, der gefällt mir sehr gut. Mhm. Vielen Dank. Du machst sehr, sehr gute Sendung. Ich beobachte das schon ein Jahr vielleicht. Und das gefällt mir wirklich. Du warst jetzt letzte Freitag, war das in Gopark, diese da Live-Telefon, ne? Ja. War das in Gopark. Das war in Herford, ja. Mhm. Ja, das war sehr gut, wirklich. Mhm. Was ist denn dein Thema, weswegen du mich heute angerufen hast? Ja, mein Thema war, dass ich eine Frau bin mit 33 Jahren und ich bin sehr, sehr sexbesessen. Sexbesessen? Ja. Du musst dich also erstmal ein bisschen schmunzeln und lachen. Wie macht sich denn das bemerkbar bei dir, dass du sexbesessen bist? Du hast mit dem Fernseher immer noch nicht leise geschaltet im Hintergrund. Das ich habe das geschaltet. Nein, nicht ganz leise. Mach es mal ganz leise. Jetzt hab ich ganz leise. Dann können wir uns viel besser unterhalten über das interessante Thema. Okay, ich bin erstmal sehr froh, dass ich durchgekommen bin heute. Erzähl doch mal, warum und wie du sexsüchtig bist. Wie merkt man das? Ja, so ungefähr. Ich habe einen ganz netten und lieben Freund. Mhm. Und der ist mit mir schon eineinhalb Monate zusammen. Mhm. Und ich weiß ganz genau, dass der nicht fremd geht. Mhm. Aber wenn ich eine Möglichkeit habe und wenn kommt jemand zu mir zu Besuch, dann gehe ich immer fremd. Gehst du immer fremd? Immer. Du bist erst anderthalb Monate mit diesem sehr netten Mann zusammen. Ja. Und wie oft bist du schon fremd gegangen? Oh, sehr oft. Sag uns doch eine Zahl. Ja, eine Zahl soll ich da nehmen. Oh, das ist ganz... Sagen wir 10-mal, 5-mal... Jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Du hast jeden Tag die Chance überhaupt, die Gelegenheit, deinem Freund fremd zu gehen? Ja. Mit dem bunten Gasmann oder Briefträger oder mit wem? Ja, mit meinen alten Freunden, mit meinen alten Bekannten. Ich rufe an und die kommen so, mit Blumenstrauß und so weiter. Warst du schon immer so? Du bist jetzt 33 Jahre. Ja, immer. Ja. Hast du schon eine längere Beziehung gehabt? Nein. Hm. Bei mir hat das gedauert, vielleicht 2-3 Monate und so. Warum bist du überhaupt mit diesem Mann dann zusammen, wenn du so drauf bist? Ja, der bringt mir was. Was bringt er dir denn? Ja, Geschenke und Ausflüge mit meinen Kindern. Und ich nütze das aus. Du hast Kinder? Ich meine, die Männer, kennst du diese da Lied von Die Ärzte? Männer sind Schweine und wir Frauen können auch Schweine sein. Ne? Ja, das höre ich gerade. Du hast auch Kinder, fragte ich. Ja, zwei. Zwei Kinder. Mhm. Mhm. 5 Jahre und 8 Jahre. Ich gehe dann mal davon aus, dass du, wenn du immer schon so drauf warst, überhaupt nicht mehr beziffern kannst, wie viele Männer du schon vernascht hast. Viel. 3000. Oh, so viel aber nicht, Tommy. Nee, so viel aber nicht, wirklich. Also ich meine, mir tut dieser Mann so leid, mit dem du zusammen bist. Der denkt, der hat so eine super nette Mira und die Mira vögelt da jede Nacht, jeden Tag mit irgendwelchen anderen Männern. Ja, aber die Männer haben mir auch viel wehgetan, du mir. Das ist keine Entschuldigung. Und ich dachte, deine Rache jetzt. Ja, gut, aber das ist ja ein bisschen billig. Kennst du diese Sendung, Domian, von Kai Pflaume, Rache ist süß? Ja, kenne ich. Ne? Ja. Und ich meine, das haben auch Männer manchmal verdient. Willst du dich denn überhaupt ändern? Willst du dich ändern? Ja. Ja. Und was hält dich davon ab, dein Verhalten einfach ein bisschen zu regulieren? Ja, ich kann das nicht. Ich kann Domian nicht gegen mich kämpfen. Mhm. Weil für mich ist das wichtigste Sex auf dieser Welt. Mhm. Und mich hat mein ältester Sohn schon 6 oder 7 Mal erwischt mit diese da Freunde und diese da Männer. Aber das nachher kommt Schämen und ich schäme mich wirklich. Moment, dein Freund hat dich erwischt mit diesen anderen Männern? Mein Kind. Die Kinder, habe ich gerade akustisch nicht verstanden, richtig. Ja. Mein Kind. Mira, pass auf, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du so drauf bist, so nymphomanisch drauf bist und du darunter leidest und das wirklich so extrem ist, wie du das gerade geschildert hast, dass du da jeden Tag quasi einen anderen Mann brauchst, bist du ein Fall für einen Therapeuten. Ganz ehrlich. Da gibt es auch nichts mehr zu schmunzeln und zu lachen. Ich glaube auch, dass du völlig beziehungsunfähig geworden bist. Und über kurz oder lang kommt das eh raus und den Mann, den du da hast, den kannst du dann auch vergessen. Ich finde, das ist nicht mehr spaßig, das Thema. Wenn das so ist, wie du es gerade erklärt hast, finde ich es schlimm und traurig. Ja. Und ich würde in deinem Sinne auch, du bist ja eine junge Frau noch von 33 Jahren, da auch etwas an mir verändern, damit du auch wieder eine normal, ich sage es mal normal, was immer normal ist, aber eine relativ normale Sexualität irgendwann leben kannst und auch wieder beziehungsfähig wirst. Ja, das weiß ich, Domian. Das verstehe ich alles, aber ich weiß nicht, ich kann nicht gegen mich kämpfen. Deshalb brauchst du eine professionelle Hilfe. Ja, aber wem? Ich war bei Psychiater. Bei vielen Psychiater war ich und da habe ich das alles erzählt. Also ich mache den Vorschlag, meine wunderbare Psychologin Elke, wenn sie fertig ist mit Mivete, kann dich gleich nochmal anrufen und dir vielleicht ein paar von guten Sexualtherapeuten geben. Ja, okay, Domian. Ne? Ich wollte dir nur etwas noch erzählen. Mhm. Ich habe einen Mann kennengelernt in Budapest. Mhm. Und kannst du mir das wirklich glauben? Wir haben 24 Stunden ausgehalten mit Sex. Mhm. Ist 24 Stunden. Ist ja mal auch ganz schön, aber im Kontext deiner Gesamtgeschichte, hebe ich so die Augenbrauen ein bisschen. Also, ja, wir rufen dich gleich nochmal an. Weißt du was, ich habe diese Sendung geguckt, die Frauen, die können ohne Sex leben, aber ich kann nicht. Musst du ja auch nicht. Für mich ist das Wichtigste auf diesem Welt, dass meine Kinder haben. Jetzt werden wir auflegen, dieses Gespräch hier beenden und du wirst nochmal von uns angerufen. Ja, aber soll ich dann auflegen? Du legst jetzt auf und wartest ganz einfach, bis es wieder klingelt. Okay? Okay. Tschüss. Du Domian, mach das wirklich gut. Gute Sendung. Vielen Dank. Ich kann dir ja nur loben. Ich danke dir. Und ich gucke das jeden Abend. Wunderbar. Tschüss, Mira. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1.40 Uhr und jetzt machen wir nochmal eine kleine Pause. Uhr 42:32, hier ist Radio 1 Live, WDR Fernsehen mit Domian. Und Domian ist heute ganz offen für euch und für alle eure Themen. Und wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, Telefonnummer 0180-5678-111. Und jetzt ist 17 Jahre, ist er alt, an der Strippe, René. Hallo? Ja, René. Ja, hallo Domian, ich wollte erst mal sagen, also deine Sendung ist wirklich super, ne? Danke. Ja, und mein Thema ist heute, also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Eifersucht oder Liebeskummer, so beides so ein bisschen. Mhm. Weil, also meine Ex-Freundin, der Freund und ich weiß nicht, ich bin irgendwie in der Lage, dass ich nicht weiß, ob ich mich mit dem schlagen soll oder nicht, weil viele meiner Freunde sagen, tu es. Wie ist denn die Situation? Beschreib sie mir mal, damit ich das beurteilen kann. Ja, wie soll ich erklären? Also ich war mit der längere Zeit zusammen. Du warst mit ihr? Du bist mit dieser Frau nicht mehr zusammen? Nein, er ist jetzt mit ihr zusammen. Mhm. Ist das eigentlich alles schon klar? Schlag dich nicht, find dich damit ab. Ja, das ist einfach gesagt, klar. Also er ist jetzt ist dein neuer Freund, der neue Freund deiner Ex-Freundin. Ja, genau. Wie lange seid ihr schon getrennt? Oh, gute Frage. 2-3 Wochen ungefähr. Wie kam es zu der Trennung? Ja, durch ihn. Also das hat im Sommer angefangen. Mhm. Im Juni und so. Da ist sie mir auch mal fremd, also was heißt fremdgegangen, nicht großartig, aber der hat halt fremd geküsst, sagen wir mal so. Auch schön auch so fremd geküsst. Ja. Gut, merke ich mir mal. Hat sie mir gebeichtet und so, bla bla, und gesagt, sie will nichts von ihm. Ja gut, ich habe ihr das, also ich habe ihr verziehen. Und ich habe halt dann mitgekriegt, dass er immer weiter versucht hat, obwohl sie gesagt hat, nein, ich will nichts von dir, lass es und so, ne? Aber irgendwann hat sie dann auch ja gesagt. Ja, irgendwann, das war halt jetzt vor kurzem. Und ich habe mir überlegt, vielleicht, ich weiß nicht, dass ich dem... Wie hat sie nicht das verkauft? Wie hat sie dir das denn dann verklickert? Wie hat sie gesagt, jetzt hier, René, ich liebe jetzt den anderen mehr, wir lassen Schluss machen, oder wie? So hat sie mir das ja nicht direkt gesagt. Also, es war mehr, dass sie sich erst nicht entscheiden konnte. Und also wir haben uns dann in letzter Zeit auch öfter in der Wolle gehabt. Und dann hat sie halt gesagt, ja, ich kann mich nicht entscheiden. Und dann habe ich auf einmal mitgekriegt, wie, der ist immer noch da. Also ich wusste, ich habe erst gedacht, mit dem, das wäre vollkommen geklärt. Also, aber dann habe ich erfahren, oh, ist doch noch was mit dem? Scheiße. Dann habt ihr darüber geredet? Ja, so mehr oder weniger. Und wie war ihre Position? Hat sie dir nichts gesagt irgendwie? Doch, sicher. Sie hat halt immer nur gesagt, dass sie sich nicht entscheiden könnte. Aber sie hat sich doch jetzt entschieden. Ja, jetzt schon wohl scheinbar. Dieses hat sie aber nicht großartig begründet. Nee, nicht so ganz großartig. Hast du denn gesagt, ja, dann, wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann hören wir auf? Ja, ist natürlich richtig. Finde ich gut von dir, dass du das so gemacht hast. Ja, klar. Aber sie hat sich auch nicht großartig bemüht. Nee, bei sie hat mich, am Anfang hatte sie mich ja, also, wir haben uns zweimal getrennt. Also, in kurzer Zeit. Also, erstmal abends. Da habe ich gesagt, nein, geht nicht. Ne? Pass auf, die entscheidende Frage ist jetzt, die letzten Wochen, hat die Frau sich bei dir gemeldet? Ja, ab und zu mal haben wir uns unterhalten. In dem Sinne, dass sie gesagt hat, ich würde wieder gerne zu dir zurückkommen? Nee, eigentlich nicht. So, jetzt sag mir bitte, warum du diesen Mann, diesen Jungen, deinen Rivalen schlagen willst. Ich weiß nicht. Du hast Wut auf ihn. Ja. Er hat dir das Mädchen ausgespannt. Ja, so ein Fall. Ah, aber das Mädchen ist doch die, um die es geht. Auf die solltest du Wut haben, nicht auf den Jungen. Wenn die klar zu dir stehen würde oder gestanden hätte, wäre es nicht passiert. Ja, schon, klar. Ja, nee, das ist das Argument. Nee, diese ganze Schlägerei mit dem Rivalen ist doch völlig Banane. Kann ich nie verstehen. Schuld ist die Frau, aber nicht der Junge. Die muss doch mitmachen und ja sagen. Und sich. Sicher, aber ich denke nicht mehr, also ich habe mich auch in dem seine Lage oder in ihre Lage gesetzt. Wenn ich jetzt eine Freundin, also ein Mädchen da hätte, was mich immer anmachen würde und so weiter und ich hätte mal einen Streit in unserer Beziehung, dann würde ich ja auch vielleicht irgendwie auf den Freund, auf das Mädchen. Also ist das kein schöner Zug von ihm, dass er da ein Mädchen anbaggert, die in einer Beziehung ist. Da kann man sicher drüber urteilen. Andererseits, wenn eure Beziehung richtig stabil gewesen wäre, deine und deiner Ex-Freundin, dann wäre deine Freundin doch niemals umgekippt und wäre zu dem gegangen. Niemals, glaube ich. Glaub's mir. Du bist jetzt der Gearschte, du hast verloren, aber so ist es in meinem Leben. Musst du runterschlucken. Liebst du den überhaupt noch oder geht es dir einfach nur um deine Ehre? Nee, ich sehe nicht, aber also es ist, ich wollte schon öfter dahin fahren. Liebst du diese Frau noch? Weiß ich nicht. Ah, Junge, komm. Vergiss die ganze Geschichte. Vergiss die ganze Geschichte. Du gehst besser daraus, wenn du jetzt ganz souverän darüber schweigst. Du machst dich lächerlich, wenn du jetzt irgendeine Schlägerei anfängst, wo du die Frau gar nicht mehr ganz eindeutig liebst. Lass die Finger davon, Mensch. Sei ein Kerl, ein Mann und sage, tschüss Mädchen, adieu. Das hast du mit mir gemacht, das machst du nicht nochmal. Basta. Ja. Ehrlich, meine Meinung. Okay? Ja, okay. René, ciao. Alles klar, mach weiter so. Tschüss. Ciao. Lars, 19 Jahre alt. Ja, hallo. Domian, guten Morgen. Hallo? Ja, hallo. Ja. Mein Thema ist, also ich liebe mein Auto. Ja, wie ist der Sex mit dem Auto? Ja. Ja. Nee, also es ist schon so schlimm, also dass ich eine Beziehung abgebrochen habe. Ah. In diesem Auto. Was hast du denn für ein Auto? Ein Golf GTI, tiefgelegt. Nee, ein BMW 635 CSI. Sagt dir das was? Ja, allerdings, so ein großes, so ein tolles Auto hast du. Ja. Mit 19 Jahren, woher ist das Geld? Ja gut, den Wagen, den kriegt man jetzt günstig, also... Wie viel hast du dafür bezahlt? 12.000, also... Wie alt ist er? Baujahr 84. Naja, woher hast du die 12.000 Mark? Ja, ich habe ihn finanzieren lassen, also... Von wem? Ja, von dem Händler, also die so eine Finanzierung gemacht, so 2.000 Mark angezahlt und monatlich Raten dann. Was machst du vom Beruf? Bin bei der Bahn beschäftigt, also Lehrer. Achso, das heißt, also du kannst das auch abzahlen, du hast dich jetzt ja. nicht... Wie lange liebst du diesen BMW schon? Ja, ein Jahr. Ein Jahr. Mhm. Darüber ist eine Beziehung zu Bruch gegangen. Ja, ist es. Weil in der Beziehung ging das eigentlich, ich habe immer nur von diesem Auto gesprochen. Mhm. Und das ging nun mal meiner Freundin sehr auf den Geist. Kann man ja auch verstehen, ne? Ja, ja, kann man. Und dann kam ja natürlich so, ja, entscheide dich, das Auto oder ich. Und ich so, ja, das Auto. Ich kann das Auto nicht wieder irgendwie verkaufen oder so. Wie oft oder wie viel beschäftigst du dich dann mit dem Auto? Jetzt mal ehrlich, jeden Tag. Jeden Tag, ja. Ganz ehrlich. Ja. Du kommst von der Arbeit, du kommst von der Bahn und beschäftigst dich mit deinem BMW. Wie viele Stunden am Tag? Ja, also mein Kumpel kommt immer vorbei, also macht auch mit immer und ja, nachmittags so. Wann kommst du von der Arbeit? Ja, so um 2. So früh schon? Ja, ja. Mhm. Und dann liegt ihr beiden Jungs unterm Auto bis abends? Ja gut, sind am Putzen, der Wagen muss gepflegt werden. Was macht man denn jeden Tag an dem Auto? Ja, also der muss erstmal gewaschen werden, jeden Tag. Jeden Tag? Ja, der Motor muss kontrolliert werden, alles muss geputzt werden, die Felgen müssen glänzen. Fährst du auch schon mal mit dem Auto? Ja, doch. Hm? Ja. Was macht ihr noch? Ja, sonst so rumfahren, den Golffahrern und zeigen, wer hier nun der Stärkere ist und ja. Du hast einen absoluten Schuss in der Birne, Lars. Ja. Ja, gut. Na, hör mal. Ja, und am Wochenende wahrscheinlich auch noch, ne? Am Samstag. Ja, ja, ja. Kein Mädchen dieser Welt, zu Recht, bleibt bei dir. Ja. Wie stellst du dir das denn weiter vor? Willst du alt werden mit deinem BMW? Ja, also das nächste Problem ist es ja, weil diesen Sechser, also jetzt habe ich schon gehört, diesen Achter gibt es ja auch. Mhm. Und jetzt ist das schon die Frage, nach dem Sechser, den Achter. Kommt der Achter. Ja. Hat dir das gar nicht leid getan, dass deine Freundin dich dann verlassen hat? Na, blieb mir nichts anderes übrig, also. So Sehnsucht nach Liebe, nach Sex und so hast du gar nicht. Naja, ein bisschen du, doch. Du sitzt lieber in deinem BMW und onanierst, oder wie kann ich das verstehen? So krass ist es noch nicht. Nee, nee, so nicht. Ja. Also, ich bin ja nur auch ein Autonarr. Obwohl ich keins habe, aber ich stehe sehr auf Autos. Ich kann bis zu einem gewissen Punkt das auch verstehen. Mhm. Aber das ist völlig überzeichnet, völlig bescheuert, finde ich das. Also mein ganzes Gehalt geht auf diesen Wagen, sag ich mal. Wie viel gibst du denn da pro Monat auch noch zusätzlich zu deiner Rate, die du zahlen musst, auch noch für das Auto, für Felgen und für Schnickschnack aus? Also 700 Mark. So 700 Mark bestimmt. Also weil Steuern, der hat ja noch kein G-Cut, weil das ist ja ein älterer. Mhm. Ja, und Versicherung ist auch ziemlich teuer, weil er ja nun mal sehr viel PS hat. Soll das denn jetzt wirklich so weitergehen? Findest du es irgendwie auch in Ordnung? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist die beste Frage überhaupt in unserem Gespräch. Mhm. Ja. Also du hast dich ja immerhin hier bei mir gemeldet. Das heißt ja, daraus schließe ich ja, dass du ein bisschen im Zwiespalt doch bist, oder? Mhm. Ja, doch. Also ich weiß, ich sehe, es kann nicht weitergehen, weil ich mir ja jetzt den Achter da jetzt schon ins Auge gesetzt habe, da sehe ich schon, das geht Jahre so. Also. Gehst du denn auch gar nicht mehr so Samstagabend mal aus? Doch, doch. Das schon? Ja, ja. Du fährst dann mit dem BMW irgendwo vor? Ja, ja. Das, immer rollen und... Und gibt es dann an bei den Mädchen? Ja. Im Moment läuft aber gar nichts mit Frauen. Ja, so mal so am Abend so ein bisschen rumflirten und so, ja, aber... Also Lars, meine Meinung ist, das ist übertrieben. Finde ich völlig übertrieben. Und ich kann es nur gut, ich unterstreiche das nochmal, verstehen, dass eine Frau das nicht mitmacht. Mhm. Du sollst dein Hobby haben und dein Spaß an dem Auto, ne? Aber alles in Maßen, an den Grenzen. Mhm. Jede Frau dieser Welt ist wichtiger als ein blöder BMW, Mensch. Ja. Lars, wenn wir uns mal sehen, hup mir mal. Ja. Auf der Straße entgegen. Und fahr nicht so schnell mit deinem BMW. Nee, mach ich nicht. Mach's gut. Tschüss. Okay, tschüss. Ihr Lieben, ich habe gerade, die Fernsehzuschauer werden es gesehen haben, als ich mit Lars begonnen habe zu sprechen, auf meinen Computer geschaut. Und ich sehe hier etwas, das ist ganz spektakulär. Das ist ganz spektakulär. Ich werde jetzt mit einem Menschen reden, mit einer Frau. Mit einem Menschen diesen Alters habe ich noch nie gesprochen hier in der Sendung. 91 Jahre alt. Charlotte. Ja. Ja, das ist ja völlig verrückt. Ich fühle mich sehr geehrt. Ja, das ist ja nett. Charlotte, geh mal mit dem Telefon so richtig an den Mund, dann kann ich dich besser verstehen. Ja, es klingt so ein bisschen dumpf. Bin ich. Du schaust unsere Sendung oder hörst ja, unsere Sendung? Mit meinem Sohn. Bitte? Mit meinem Sohn. Und dann nehmen wir es noch auf und sehen es noch einen anderen Tag nochmal. Du schaust das mit deinen Söhnen? Einen Sohn. Mit deinem Sohn? Der mich pflegt. Ah. Du klingst wirklich irgendwie ein bisschen dumm. Wie kommt das? Ja? Irgendwie scheint mit dem Hörer was nicht zu stimmen. Ja, weil ich vielleicht so nah ran bin jetzt. Ja, wir versuchen das mal. Ja. Also du wirst von deinem Sohn gepflegt. Der Sohn hat ja dann auch schon ein stolzes Alter, ne? Ja, der ist alt 60. 68? 61. 61. Mein ältester Sohn ist 66. Ja. Und du schaust oft dann, also ja, regelmäßig jeden sogar. Jeden Abend die Sendung. Ja. Das finde ich ausgesprochen toll und ich freue mich sehr darüber. Großes Lob auch an dein Team und deine Sendung. Also vielen Dank. Das ist uns wunderbar, auch die Themen verfolge ich alle, trotzdem ich nur in dem Alter bin. Ja, darf ich fragen? Interessiert mich das doch alles. Ja, gibt es denn für dich Themen, wo du sagst, naja, muss ja vielleicht nicht so. Alles, auch die Sexthemen ist auch okay. Nö, auch okay. Alles okay. Ja. Du sagst, warum nicht, ne? Ja, klar. Es gibt so viel aufgeschlossene ältere Leute. Ja. Das weiß ich aber erst, seitdem ich diese Sendung mache. Ja, als junges Mädel bin ich natürlich auch konservativ erzogen worden. Ja. Ne? Das hat sich nachher auch mit dem Alter erst ergeben. Ich habe 4 Kinder. Mhm. Charlotte, du kannst ja nur wirklich auf einen sehr großen Erfahrungshorizont zurückschauen. Ja, das kann ich. Wenn du das so vergleichst, du kriegst ja durch unsere Sendung auch ein sehr gutes Bild, was heute so abgeht. Ja. Wenn du das vergleichst so mit deiner Jugend, denkst du da manchmal, ach schade, dass es bei uns so streng zuging? Oder was geht da in? Manchmal ja, aber Gott, man ist so groß geworden und hat nichts beigefunden. Mhm. Ne? Jetzt muss ich mal rechnen. Als du so ein junges Mädchen warst, 17, 18, in welchem Jahr war das? 1906 geboren. 1906 geboren. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Erinnerst du dich an deinen ersten Freund noch? Ja. Wie alt warst du da? Da war ich 18. 18 Jahre. Ich bin Spätzünder. Und wie war das damals, der erste Freund? Ach, normal. Durfte man den auch dann ganz einfach mit nach Hause bringen? Ja, meine Eltern waren sonst aufgeschlossen. Die waren aufgeschlossen. Ja. Und man hat ja früher auch nicht so offen über Sexualität geredet wie heute. Das allerdings nicht. Wie ging es denn über Händchen halten dann auch ein bisschen? Ich habe schon oft meinen Kindern erzählt, ich habe ihn deshalb schneidern gelernt. Ne? Ja. Da sind wir manchmal im Zug gefahren, dann haben mich die Kollegin gesagt, ich soll mal von der Wand ablesen. Ne? Ja. Irgend so was Schmutziges. Ich habe das treu und brav abgelesen. Gar nicht die Bedeutung gewusst. Du wusstest gar nicht, wie viel. Ich hab mich totgelacht. Jetzt hast du gesagt, 18 Jahre den ersten Freund. Ging denn da über Händchen halten auch noch was? Lief da was anderes? Nee. Mein Mann war der Erste. Ach, das ist gleich dann dein Mann auch geworden? Ja, 21 war ich da. 21. Und wurde auch dann erst nach der Hochzeit miteinander geschlafen? Bitte? Habt ihr nach der Hochzeit dann auch erst miteinander geschlafen? Nein. Vorher doch schon auch? Ja. Großes Problem früher auch, und es gab keine großen Verhütungsmittel. Das war's. Wenn du an deine Jugend denkst, was ist dir da so als das Schönste in Erinnerung? Auch eigentlich die Jugendzeit. Die gesamte das Jugendzeit. Ja. Was heute nicht mehr ist. Wir haben es doch in der Jugend schöner gehabt. Ja. Wie heute. Ja. Auch meine Kinder haben es in der Jugend schöner gehabt. Trotzdem sie auch helfen mussten, wie du ja auch erzählt hast, ne? Mhm. Wir haben auf dem Lande gewohnt, haben Kaninchen gehabt und so weiter und so fort, Futter suchen müssen, ne? Aber sie haben sich wohlgefühlt dabei. Die sagen so oft uns, ist es doch besser gegangen. Ja. Du hast wahrscheinlich ganz viele Enkel auch, ne? Und Urenkel. Ja, 11 Enkel. Ja. Und Urenkel auch schon. 8 Urenkel. Ja. Ich finde ja immer so schade, dass in unserer Welt heutzutage die alten Leute irgendwie immer zur Seite gestellt werden und in irgendwelchen Altenheimen isoliert werden. Ich bin ja noch zu Hause, in der Wohnung. Mein Sohn pflegt. Ich würde viel lieber und ganz oft mit alten Menschen reden, weil ich finde, dass man von deren Erfahrungen auch profitieren kann. Ja. Was ist denn so, wenn du mit deinen Enkeln oder Urenkeln auch sprichst, wahrscheinlich eher mit den Enkeln? Was kannst du denn so mit deinen... Ich nur gute Ratschläge geben. Ja, was ist so dein... Mein Sohn sagt so oft, misch dich nicht immer in alles rein. Ich interessiere mich noch für alles. Was ist denn so der Hauptratschlag, den du überhaupt so jungen Menschen geben kannst, mit deinen vielen Erfahrungen? Auch immer konsequent in einer Art sein. Ja. Wissen, was man will. Mhm. Und immer nachgeben auch, ne? Nicht immer nachgeben. Ja. Gibt es etwas in deinem langen Leben, was du so richtig bereust, wo du sagst, heute sagst, das hätte ich mir lieber nicht machen sollen? Nee, eigentlich nicht. Das finde ich gut. Die jüngere Gretel, ja. 50 Jahre verheiratet. Ja, 50 Jahre. 56. 56. Hast du dann, lebt dein Mann auch noch? Nein, der ist Nein. vor 15 Jahren gestorben. Ja. Hast du dann in deinem ganzen Leben nur einen Mann gehabt? Nee, das nicht. Das nicht? Also es gab dann doch noch einen. Ich dachte gerade, weil du gesagt aber hast... nichts Ernstes, ne? Nichts Ernstes, ja. So ein bisschen... Ja, ja. Nachdem der Mann gestorben war, hattest du dann nochmal eine Beziehung? Nein, oder dann nicht nein, mehr? Gar nicht. Gar nichts mehr. Weder in den 56 Jahren Ehe bin ich immer treu gewesen und nachher auch. Nachher auch. Aber es gab dann doch noch irgend so ein paar Kinder, Kleinigkeiten. Das hat man schon immer Ausgleich gehabt. Ne? Ja. Und mein Sohn ist sehr um mich besorgt, was man auch selten findet. Hast du denn große Schmerzen? Bist du sehr, sehr... Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich bin nur immer gefallen. Ah, ich ja, ja. mit Kniearthritis. Das ist natürlich in dem Alter schlimm, ja, ne, wenn man dann fällt. Ja, gar nicht. Ja. Liebe Charlotte, ja. Das war wunderbar, mit dir zu reden. Ja, das ist ja nett. Es ist wunderbar. Ich muss dir noch sagen, weißt du, was ich auch immer abends gucke? Na? Die schönsten Straßen, Bahnstrecken der Welt. Das gucke ich manchmal auch nach. Guckst du auch manchmal? Ich gucke das auch manchmal, wir Nachteulen, ne? Ja. Wir gucken das. Nina, ne? Ich wünsche dir von ganzem Herzen noch viele schöne Jahre. Ja, danke. Und damit es dir nicht, und auch Gesundheit, das ist das Allerwichtigste in dem Meine Alter. Meine Mutter ist zwar auch 98. 98, ja, ja. Stolzes Alter. Ja. Alles, Solange alles. Wenn man sich geistig noch wohlfühlt. Ist das Wichtigste, alles, ja, klar. Ne? Ich wünsche dir alles, alles so, Gute. Dankeschön. Liebe Charlotte. Ja, auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Die Charlotte, 91 Jahre alt. Mann, Mann, Mann. Wenn ich noch so drauf bin mit 91, wie die gerade drauf war, dann wäre ich stolz. In der Technik, Jeanette Krause. Morgen heißt unser Thema, zum letzten Mal geweint habe ich als... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Morgen 1 Uhr, Radio 1 live, wieder erfahren Sie, Mr. Henshaw.